so verrückt. Diese Blume spinnt. Ragnarok Online. Da stehen kleine blaue Blumen. Deren Loot ist größer als die Blume selber. Oh, oh, oh. Die Blut stinkt wie Hinterteil.